Und der religiöse Mensch der Urgeschichte passt die Ereignisse seines Lebens dem Ritus an, der sie auslegt und ihnen dient. Sein eigener Tod muss Leben bedeuten, die Mitternacht sein Mittag. Genau wie Chamberlain und Gorsleben behauptet wird, dass das wahre Christentum nordisch, arisch, polar ist. Auch Rosenberg hat dies behauptet. Nach ihnen soll Jesus in Galiläa geboren sein, in der nordisch-atlantischen Gruppe, dorthin gelangt nach dem Verschwinden von Atlantis. In Galiläa sind Ruinen von megalithischen Sonnendenkmälern gefunden worden. Deshalb stellt Christus die andere Sonne hinter der Sonne dieser Erde dar, die schwarze Sonne, die des Luzifer Wotan, und wird in das Drama des Jahreslichtes eingegliedert, wie der Sohn des Jahresgottes, des Sonnenvaters, dazu übergehend sein Licht, die Wahrheit und das Leben der Erde und des Mensch zu sein, die erneuert werden müssen. Das ist die Sonnenauffassung der Rothäute in Amerika. Es ist das Mysterium, das von der arischen Religion des Mithra dargestellt wird. Es entspricht einem Christus von Atlantis, demjenigen meines Buches »Die Schlange des Paradieses«, während Jesus Christus eine teuflische jüdische Schöpfung, eine Nachahmung des Demiurg Jehova war. Dieses Christentum ist viel älter als das jüdische Christentum von Paulus und Rom. Diese haben sich die Sonnensymbole angeeignet und sie verfälscht, um sie in ihrer Mondauffassung zu zerstören und aufzulösen. Wirth hat geglaubt, dass Luther das Christentum wieder aufgenordet hat. Nietzsche und Rosenberg teilen diese Meinung nicht. Nun gut, das Drama des Jahreslichtes, des wechselnden Lichtes, entspricht der Ankunft einer neuen Sonne nach der solidarischen, gleichzeitigen Katastrophe, die Hyperborea und das Midgard der Asen zerstörte, zusammen mit dem Verschwinden der alten Sonne. Auf diese Weise kann man sagen, dass nicht nur der Mensch involutioniert, seine Göttlichkeit verlierend, das tut auch die Natur, die Erde. Und Novalis und Blake hatten recht, als sie behaupteten, dass die Natur nur der Geist des Dämons ist, des Demiurgen, des Einen, des Archetypus. Wir können auch annehmen, dass die Natur, die Erde, ihr Paradiescha verloren hat und in ähnlicher Lage ist, solidarisch mit der des Helden oder vermischten halbgöttlichen Vira, ein Übergangsstadium der Unentschlossenheit. Ihre zyklischen Ausdrücke fühlend, sie liebend und bewundernd, entdeckt der Held, der Wächter der Morgenröte, der Pilger des Morgensterns, dass es auf dieser Erde dieselbe geheime Sehnsucht einer verlorenen Welt gibt, dieselbe verzweifelte geistige Passion für die Wiederaufstehung und die Unsterblichkeit. Sogar in der kleinsten Grasfaser, im winzigsten Wesen, das sich im Staub wälzt, wie in den glänzendsten Sternen des Firmaments, die gleichermaßen dieser Erde, dieser Situation angehören, so als ob die Natur, der ganze sichtbare Kosmos mit eingeschlossen, auch gefangen sei. Es ist nicht zu verwundern, wenn Professor Wirth die Richtung der ursprünglichen Religion der weißen Rasse und sogar ihres nordisch-atlantischen Christentums den Priesterinnen und weißen Müttern zuschreibt. Es ist die Religion des wechselnden Lichtes, der Wiederverkörperung. Die Enthüllung des absteigenden Yuga, des Verlustes von Hyperborea, des Abweichens der Erdachse. Die Religion der neuen Sonne, wenn die Riesen und die alten Götter in den Bergen, in der inneren, hohlen Erde untertauchen oder in die Welt der anderen Seite des Spiegels, der anderen Hälfte der Sinne eintreten, während der Todesfluss auf Erden über seine Ufer trat. Denn einst gab es ein anderes Licht, ein Licht, das sich nicht änderte, das der polaren alten schwarzen Sonne, durch welche es möglich ist, herauszutreten, den Sprung in Richtung der nicht vorhandenen Blume des grünen Strahls zu tun. Und diese schwarze Sonne ist nichts anderes als die Tür von Venus. Es ist Luzifer, der wahre Führer der Rückkehr nach Hyperborea am anderen Ende, gegenüber dem Christus, des wechselnden Lichtes, der neuen Sonne, des Todes und der Auflösung. Das ist die Überzeugung der hyperboreischen Arier, der Glaube des esoterischen Hitlerismus, der Weg der Krieger Wotans und des Führers, ein Weg zurück, rückschreitend, der Verwandlung des Viras in Divya und der gleichzeitigen Verwandlung der Erde. Deswegen wird es keine Wiederverkörperung mehr geben, sondern Auferstehung, heiliger Krieg, Sprung, Austritt. Das Hakenkreuz, Swastika, das den Verlust von Hyperborea symbolisiert, zusammen mit dem Kreuz im Kreise, das ist Dextrogira, das des Rama, des Führers des großen Auszuges. Es ist das Swastika des Tibet nach dem Bö. Das Sinnbild der Wiederkehr nach Hyperborea zum alten, unbeweglichen, geistigen Licht ist das Swastika Levogira, das entgegen der Zeit der jetzigen Erde kreist. Es verschlingt die Zeit wie Sat-O-No. Es ist das Swastika des Satya-Yuga, das des esoterischen Hitlerismus, das am Ende seiner zurückgelegten Strecke erreichen wird, die Erdachse aufzurichten. Es wird die Erde unsterblich machen, uns unsterblich machend.